SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Dieser Schriftsteller wird sie nicht mehr aus seinen Fängen lassen, sobald sie eine Zeile von ihm gelesen haben. Er dringt in sie ein und ergreift von ihnen Besitz. Verblüfft werden sie feststellen, dass sie die Welt unwissentlich schon immer mit seinen Augen betrachtet haben. Anderenfalls wird dieser Mann ihnen jetzt die Augen öffnen. Mit diesen Worten warnte der Kritiker Alexander Kammann in seiner Liebeserklärung in der Zeit vor dem Schriftsteller Henry James, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. 1843 in New York geboren, schrieb Henry James bereits als 20-Jähriger Kurzgeschichten und Beiträge für amerikanische Zeitschriften. Seit 1875 lebte er in England und wurde 1915, ein Jahr vor seinem Tod, sogar britischer Staatsbürger. Mit seinen 20 Romanen und vielen Novellen gilt Henry James als einer der großen Erzähler der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im angelsächsischen Raum Kultautor ist er in Deutschland trotz zahlreicher James-Übersetzungen allerdings nur wenig bekannt. Im Hörspiel Die Aspern-Briefe nach James' gleichnamigem Roman geht es um einen Journalisten, der es sich zur Aufgabe macht, das Werk des verstorbenen viktorianischen Autors Aspern zu erforschen. Dabei stößt er auf einen Hinweis, dass es unveröffentlichte Gedichte von Aspern geben könnte, die dessen ehemalige Geliebte unter Verwahrung hält. Der Ich-Erzähler begibt sich als Untermieter unter einem fadenscheinigen Vorwand in den Palast dieser mittlerweile hochbetagten Frau. Er möchte ihr vertrauen oder das ihrer Tochter gewinnen, auf das sie ihm freiwillig den Nachlass des Jeffrey Aspern aushändigen. In der Regie von Franze Roloff hören Sie jetzt In Mono Brigitte König, Erika Dannhoff, Alf Marholm und Tilla Durieux. Wir bringen das Hörspiel Die Aspern-Briefe von Henry James nach einer Funkbearbeitung von M.E. Jenkins aus dem Englischen von Marianne de Barth und R. von Marcard. Die Personen und ihre Sprecher sind Joseph Rentsch, Alf Marholm, Juliana Bordereau, Tilla Durieux, Tina Bordereau, Erika Dannhoff, Mrs. Prest, Brigitte König, Regie Franze Roloff. Pietro, aspetta, halt! Mr. Rentsch! Hallo da drüben! Joseph Rentsch! Oh, Mrs. Prest! Sie sind es also wirklich? Wie schön! Und ganz allein? Ja, natürlich bin ich's! Kommen Sie mal schnell herunter von der Brücke! Pietro, fa entrare il signor nella gondola! Steigen Sie ein, Joe! Schon da! Danke! Na, so ein Zufall! Ach, ja, wirklich! Machen Sie sich's bequem. Hm? Ah, ich hoffe, es kompromittiert Sie nicht allein in der Gondel mit einem skrupellosen amerikanischen Kritiker. Oh, das Risiko nehme ich auf mich. Warum haben Sie uns denn nicht wissen lassen, dass Sie hier sind? Oh, ich bin gerade erst angekommen. Ja, ich war so gut wie auf dem Weg zu Ihnen. Jetzt lasse ich Sie aber nicht so schnell wieder los. Wollen Sie etwas Bestimmtes sehen? Ach nein, nur so ein bisschen herumgondeln und mich mit Ihnen unterhalten. Schön. Pietro, facciamo un giro. Wie lange wollen Sie dieses Mal in Venedig bleiben, Joe? Das kommt darauf an. Worauf? Sie wissen doch sonst immer so genau, was Sie wollen. Ich weiß es auch jetzt. Nur weiß ich nicht, wie lange ich brauche, es zu finden. Das klingt ja, als wären Sie auf der Suche nach einem Schatz. Sie wollen doch hoffentlich keinen Tizian davon tragen oder die Krone der Dogen. So harmlos ist es nicht. Mein Schatz ist verborgen. Wo? Im Haus einer alten Dame. Was ist es denn? Briefe. Ein Bündel Briefe und... ja, vielleicht ein kleines Porträt. Vielleicht. Und für ein Bündel Briefe und ein kleines Bild sind Sie den ganzen Weg über den Ozean gekommen? Dafür würde ich 10-mal um die Erde fahren. Denn, hören Sie, Mrs. Prest, diese Briefe sind von Jeffrey Aspern. Ah, von Ihrem Dichter. Natürlich, das hätte ich mir denken können. Nicht mein Dichter. Ich habe ihn nur wiederentdeckt, ihn durch meine Arbeit der Vergessenheit entrissen. Jetzt gehört Aspern der ganzen Welt, er und seine Gedichte. Tja, seinetwegen bin ich hier.